Kapitel 4 In den Träumen der Toten. Die Regeln verändern. Stell dir einmal vor, du bist einer der Sklaven auf der Baustelle von Echnatons Wüstenstadt. Wahrscheinlich würdest du jeden einzelnen Tag davon träumen, alles hinzuwerfen und zu deinen Eltern zurückzukehren. Oder? Doch das wäre ein krasser Verstoß gegen die Regeln. Denn ohne Erlaubnis darfst du als Sklave nirgendwo hin. Und natürlich wird niemand dir erlauben, nach Hause zu gehen. Dich dennoch aus dem Staub zu machen, wäre sehr gefährlich. Wenn die Soldaten des Pharaos dich schnappen, werden sie dich schlagen oder sogar töten. Würdest du es trotzdem riskieren? Und jetzt stell dir einmal vor, du bist Soldat und erspähst einen fliehenden Sklaven. Was würdest du tun? Wahrscheinlich hättest du Mitleid mit dem Sklaven. Du würdest ihn gerne laufen lassen, obwohl das natürlich ein Verstoß gegen die Regeln wäre. Aber diese spezielle Regel findest du vielleicht ohnehin nicht gut. Könntest du dich schlafend stellen, um nichts mitzubekommen? Riskant, denn während der Wache einzuschlafen ist ebenfalls ein Verstoß gegen die Regeln. Wenn ein Bürokrat dich erwischt, wird er dem Pharao sofort melden, dass du deinen Job nicht ordentlich gemacht hast und dass wegen dir ein Sklave verschwunden ist. Das wird den Pharao so erzürnen, dass er dich womöglich auch zum Sklaven macht oder sogar töten lässt. Wenn du dagegen die Regeln befolgst und den Sklaven fasst, wird dich der Pharao vielleicht mit einer Beförderung und einer Gehaltserhöhung belohnen. Hand aufs Herz, würdest du den Sklaven unter diesen Umständen wirklich laufen lassen? Und jetzt schlüpf mal in die Rolle eines wichtigen Bürokraten. Stell dir vor, du erwischst einen Soldaten dabei, wie er einen Sklaven fliehen lässt. Was würdest du tun? Vielleicht magst du den Soldaten ja und würdest ihm wünschen, dass er ungestraft davonkommt. Aber er hat nun mal gegen die Regeln verstoßen. Und es gehört zu deinem Job, Regelverstöße zu melden. Könntest du so tun, als hättest du nichts von dem Vorfall mitbekommen? Oder einfach vergessen, ihn zu melden? Riskant, denn die Vorschriften verlangen, dass ein Bürokrat seine Augen überall hat und jeden Regelverstoß augenblicklich anzeigt. Außerdem hat dir der Pharao aufgetragen, die neue Stadt in Rekordzeit zu bauen. Wenn ständig Sklaven wegrennen, ist das nicht zu schaffen. Und das könnte den Pharao so verärgern, dass er deine Karriere mit einem Handstreich beendet. Vielleicht fragst du dich auch, wohin es am Ende führen soll, wenn andauernd Leute gegen Regeln verstoßen, die ihnen nicht passen. Lässt ein Soldat, der bei der Flucht eines Sklaven beide Augen zudrückt, sein Heer womöglich mitten in der Schlacht im Stich? Oder verkauft Staatsgeheimnisse an den Feind? Also nochmal, würdest du dem Pharao den Soldaten melden? Und jetzt stell dir zum Schluss noch einmal vor, du bist der Pharao höchstpersönlich. Würdest du die Regeln dann ändern? Vielleicht bist du ja im Grunde deines Herzens gar kein Freund der Sklaverei. Vielleicht widerstrebt es dir insgeheim, ungehorsame Untertanen zu bestrafen. Auf der anderen Seite fragst du dich natürlich, was alles passieren könnte, wenn du plötzlich die Regeln änderst. Immerhin hat es hunderte von Jahren gedauert, das ägyptische Reich aufzubauen. Millionen Menschen haben daran mitgewirkt. Und irgendwie haben die Regeln ja auch ihren Sinn. Gut möglich, dass es große Verwirrung gibt, wenn du die Regeln änderst. Vielleicht zahlen die Menschen dann keine Steuern mehr. Oder die Soldaten nehmen keine Befehle mehr entgegen. Und niemand ist mehr bereit, Städte, Deiche und Kanäle zu bauen. Am Ende versinkt das gesamte Königreich im Chaos oder zerfällt sogar. Tausende Menschen könnten ihr Leben verlieren. In Kriegen, bei Überschwemmungen, durch Hungersnöte. Und nur, weil du dich für besonders schlau gehalten hast. Mal ehrlich, würdest du die Regeln unter diesen Umständen wirklich ändern?